Father, thank you for this morning. Vater, danke für diesen Morgen. For each one here. Für jeden einzelnen hier. For those who are away. Auch für die, die jetzt vielleicht irgendwo weg sind. For those who are sick. Und die vielleicht krank sind. Bless the body of Christ across this country. Segne den Leib Christi in diesem Land. Every church. Jede Gemeinde. That lifts up your name, we pray. Die deinen Namen erhebt, darum bitten wir. Bless those services to your glory. Und segne diese Gottesdienste zu deiner Herrlichkeit. And ours as well. Und auch unseren. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for the emails this week. Danke für die E-Mails, die ich bekommen habe diese Woche. Gotten such a good response from people who are really exercising this message. Wir haben so eine gute Reaktion bekommen von Leuten, die einfach diese Botschaft wirklich üben und den Muskel stärken. Somebody's playing basketball, got their tooth knocked out. Jemand hat Basketball gespielt und hat da ein paar Zähne verloren. And just thought, how can I thank God? Und hat im selben Moment gedacht, wie kann ich jetzt Gott danken? One of our youths, how can I thank God right now? Einer von unseren Jugendlichen, wie kann ich in dieser Situation Gott danken? And this is part two in the series, the power of thankfulness. Und jetzt kommt der Teil 2 dieser Serie, die Kraft, die in der Dankbarkeit liegt. This message will be probably the most used or exercised message of our whole life. Und diese Botschaft ist vielleicht die Botschaft, die wir am meisten in unserem Leben verwenden werden, in der wir uns am meisten trainieren müssen. We've got to exercise this muscle. Wir müssen diesen Muskel der Dankbarkeit, wir müssen ihn trainieren. Today I'd like to help you to formulate your thoughts as you give thanks to God for everything. Und heute möchte ich euch helfen, einfach diese Gedanken richtig zu formulieren, wenn ihr jetzt Gott für alles dankt. Now, last week we mentioned some enemies that we face. Letzte Woche haben wir ein paar Feinde erwähnt, mit denen wir konfrontiert sind. Psalm 56:1, my enemies attack me all day long. Psalm 56, Vers 1. Meine Feinde, sie greifen mich den ganzen Tag an. Psalm 81:13. Psalm 81, Vers 13. If my people would listen to me, wenn mein Volk doch nur auf mich hören würde, I would subdue all their enemies. Würde ich all ihre Feinde unterwerfen. I added a few more to the list and I'd like to go very quickly through them. Ich habe noch ein paar weitere dieser Liste der Feinde hinzugefügt und ich möchte sehr schnell da durchgehen. If you want the list, email me. Don't try to write this down. Wenn ihr die Liste haben wollt, gebt mir einfach ein E-Mail. Bitte schreibt das jetzt nicht mit, sondern hört einfach nur zu. But just to give you an idea. Aber nur, damit ihr eine Vorstellung bekommt. What we face every day. Mit einer Vorstellung davon bekommen, womit wir jeden Tag konfrontiert our sind. Most powerful weapon, und unsere mächtigste Waffe, to subdue all of it, sie einfach zu unterwerfen, is thankfulness, ist Dankbarkeit. For everything. Dankbarkeit für alles. Now here's some of the enemies that we face every day. Hier kommen day. Einige dieser Feinde, mit denen wir konfrontiert sind. Accidents. Unfälle. Accusation. Anklagen. Alkohol. Anger. Zorn. Anxiety. Ängstlichkeit. Arrogance. Arroganz. Belittlement. Herabsetzung. Betrayal. Verrat. Bitterness. Bitterkeit. Boasting. Prahlerei. Bondage. Gebundenheit. Boredom. Langeweile. Breaking promises. Versprechen brechen. Brutality. Brutalität. Carelessness. Achtlosigkeit. Carousing. Zecherei, Trinkgelage. Confidence breakers. Vertrauensbrecher. Complaining. Jammerei. Confusion. Verwirrung. Contention. Streitsüchtigkeit. Control. Beherrschen. Cowardliness. Feigheit. Cruelty. Grausamkeit. Depression. Depression. Despair. Verzweiflung. Disappointment. Enttäuschung. Discontentment. Unzufriedenheit. Discouragement. Entmutigung. Dishonesty. Unehrlichkeit. Disobedience. Ungehorsam. Disorder. Durcheinander. Disorientation. Desorientierung. Displaced anger. Deplatzierter Zorn. Disrespect. Respektlosigkeit. Division. Trennen, aufspalten. Doubt. Zweifel. Drugs. Drogen. Eating disorders, Essstörungen, like bulimia, gluttony, wie zum Beispiel Völlerei oder Magersucht. These things, evil spirits, böse Geister, failure, Versagen, fatigue, Erschöpfung, the fear of man, Menschenfurcht, filthy language, dreckige Sprache, foolishness, Dummheit, frustration, Frustration, gossip, übles Geschwätz, grief, Kummer, guilt, Schuld, hate. Feindschaft, hopelessness, Hoffnungslosigkeit, hurtfulness, Schädlichkeit, hypocrisy, Heuchelei, idolatry, Götzendienst, ignorance, Unwissen, impatience, Ungeduld, impulsiveness, Impulsivität, impurity, Unreinheit, inadequacy, Unangemessenheit, inconsistency, Unbeständigkeit, incompetence, Unfähigkeit, indifference, Gleichgültigkeit, indulgence, Übertriebener Genuss. Injustice. Unrecht. Insensitivity. Mangelndes Einfühlungsvermögen. Insecurity. Unsicherheit. Insomnia. Schlafstörungen. Intimidation. Einschüchterung. Intolerance. Intoleranz. Introspection. Selbstbeobachtung. Irritability. Leichte Gereiztheit. Irresponsibility. Verantwortungslosigkeit. Jesting. Dumme Witze. Judging. Richten. Laziness. Faulheit. Lawlessness. Gesetzlosigkeit. Legalism. Gesetzlichkeit. Lying. Lügen. Loneliness. Einsamkeit. Lovelessness. Lieblosigkeit. Lustfulness. Lüsternheit. Manipulation. Manipulation. Meanness. Gemeinheit. Memory. Erinnerung. Mockery. Verspottung. Moodiness. Launenhaftigkeit. Murder. Morden. Murmuring. Gemurmel, Gejammere. Negativity. Negativität. Oversensitivity. Überempfindlichkeit. The past. Die Vergangenheit. Pleasures. Vergnügen liebend. Prayerlessness. Gebetslosigkeit. Prejudice. Vorurteile. Pride. Hochmut. Psychoterrorism. Psychoterror. Rage. Wahn, Zorn, Zornausbrüche. Reaktionen. Rebellion. Rebellion. Recklessness. Rücksichtslosigkeit. Reclusiveness. Verschlossenheit. Religiosity. Religiosität. Revenge. Rache. Rude. Grobheit. Sarcasm. Sarkasmus. Self-ambition. Eigenambitionen. Self-assertiveness. Selbstbestimmtheit. Self-pity. Selbstmitleid. Selfishness. Egoismus. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. Self-willed. Eigenwillig. Sensuality. Sinnlichkeit, Wollust. Sexual abuse. Sexueller Missbrauch. Sickness. Krankheit. Slander. Verleumdung. Stagnation. Stagnation, Stockung. Streit. Stubbornness. Sturheit. Stress. Anspannung, Stress. Superficiality. Oberflächlichkeit. Suspicion. Verdächtigung. Theft. Diebstahl. Trauma. Trauma. Unbelief. Unglaube. Unfaithfulness. Untreue. Unforgiveness. Mangelnde Vergebungsbereitschaft. Unemployment. Arbeitslosigkeit. Unteachableness. Unbelehrbarkeit. Unthankfulness. Undankbarkeit. Vindictiveness. Rachsucht. Wanting. Mangelleiden. Witchcraft. Zauberei, Hexerei. Worldliness. Weltlichkeit. And worry. Sich Sorgen machen. You're probably going to add another 25 to this. Da gibt es wahrscheinlich weitere 20, die ihr dem hinzufügen könnt. If we just pooled all of our enemies. Wenn wir einfach unsere ganzen Feinde so zusammenzählen würden. With one spiritual exercise. Mit einer geistlichen Übung. God subdues all of this. Und Gott sie alle unterwerfen. Some of it immediately. Einige sofort. And some of it eventually. Einige werden schließlich unterworfen sein. Now in the evening I read something to the service that I didn't read last week in the morning. Am Abend habe ich etwas in der Gemeinde vorgelesen, was ich am Morgen nicht gelesen habe. This is from an older lady named Lisa Heppner. Das kommt von einer älteren Dame namens Lisa Heppner. Written in November 2003. Geschrieben im November 2003. For Thanksgiving. Zum Erntedank. She says, I give thanks for absolutely everything. Ich gebe Dank für absolut alles. And everything is all in capitals. Und alles ist einfach in Großbuchstaben geschrieben. Thanks for failed relationships. Danke für Beziehungen, die versagt haben. That taught me to love, true love. Die mich gelehrt haben, wahrlich zu lieben. For financial challenges. Für finanzielle Herausforderungen. That forced me to analyze my priorities. Die mich gezwungen haben, meine Prioritäten richtig zu setzen. For those brick walls. Für diese Mauern. That taught me how to climb. Die mich gelehrt haben, wie man sie überwindet, wie man sie hinaufsteigt. For broken hearts. Für gebrochene Herzen, that opened me up inside, die mich innen drinnen erst geöffnet haben, for setbacks, für Momente, wo ich einfach zurückgesetzt wurde, that showed me that I was headed in the wrong direction, die mir gezeigt haben, dass ich eigentlich in der falschen Richtung unterwegs war, for rejections, für Ablehnung, that taught me self-worth, die mir meinen eigenen Wert gezeigt haben, for tears, für Tränen, that showed me how deeply I cared, die mir gezeigt haben, wie sehr ich mich eigentlich um diese Dinge kümmere. For losses, für Verlust. That taught me that I really don't have anything. I really never had anything. Die mir nur gezeigt haben, dass ich eigentlich nie wirklich etwas besessen habe. For the fear of the unknown. Für die Furcht vor dem Unbekannten. That taught me to live in the moment. Die mich gelehrt haben, genau im Moment zu leben. For doubt. Für Zweifel. That brought me closer to God. Die mich näher zu Gott gebracht haben. For the dark night of the soul. Für die finsteren Nächte der Seele. that showed me the truth of who I am beyond my experiences. Die mir gezeigt haben, wer ich denn bin, jenseits meiner Erlebnisse. I thank God for all the experiences of life. Ich danke Gott für all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache. In the evening I added this. Am Abend habe ich Folgendes hinzugefügt. That I thank God for my sin. Und ich danke Gott auch für meine Sünde. Do you know why? Wisst ihr warum? Because it showed me that my own righteousness is filthy rags in the sight of God. Das hat mir gezeigt, dass meine eigene Gerechtigkeit nur wie ein dreckiger Fetzen vor Gott ist. I thank God for my sin because it showed me how lost I was. Ich danke Gott in gewisser Weise für meine Sünde, weil es mir zeigt, wie verloren ich vor Gott war. And how salvation is in Christ. Und wie sehr doch die Errettung nur in Christus zu finden ist. I even thank God for Satan. Ich danke Gott sogar für Satan, who drove me to God, der mich ja zu Gott getrieben hat. Because all evil is personified in him. Denn weil ja all das Böse in ihm personifiziert ist. Now let's go to the Leinwand. Gehen wir einmal zur Leinwand. We can thank God for everything. Wir können Gott für alles danken, if we formulate it correctly. Wenn wir es nur richtig formulieren. Now, this is a review from last week, and this is our Wiederholung point. Von letzter Woche. Ephesians 5, 15 through 17. Epheser 15 bis 17. Be very careful then how you live. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig, sorgfältig wandelt. Not as unwise, but as wise. Nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Making the most of every opportunity. Und kauft die Zeit aus, nutzt jede Gelegenheit. Now the German is correct. It says in the Greek to redeem the time, to buy the time. Im Griechischen heißt es, die Zeit wirklich auszukaufen. But in my translation, the NIV, this is the meaning. Aber in der New International Version, in seiner Übersetzung, ist es die Bedeutung. To redeem the time means to make the most of every opportunity. Die Zeit auszukaufen bedeutet, einfach wirklich das meiste aus jeder Gelegenheit zu machen. Because the days are evil. Denn die Zeiten sind böse. Meaning that we are surrounded by enemies. Es bedeutet ja, wir sind umgeben von Feinden. And here's a list of 150. Und da ist eine Liste von 150. We could put, because the days... Because there's 150 things at least that we face every day. Denn wir sind in Zeiten, wo wir mit 150 dieser Dinge zumindest konfrontiert sind. Therefore, do not be foolish. Darum werdet nicht unverständlich. But understand what the Lord's will is. Sondern verständig, was das sei, des Herrn Wille. What is God's will? Was ist Gottes Wille? We see it very clearly summed up in verse 20. Und ihr könnt es ganz klar zusammengefasst sehen in dem Vers 20. Always giving thanks to God, the Father, for everything. Und sagt Dank alle Zeit für alles Gott dem Vater. Now that Greek word for is definitely there. Und dieses griechische Wort für ist ganz klar dort. In the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Just leave it there for a moment. Haltet erstmal einen Moment fest. You think of the Apostle Paul in 2 Corinthians 12. Denkt man an Apostel Paulus im 2. Korinther Kapitel 12. And he has this thorn. Er hat diesen Dorn. And he prayed many times, God, take it away from me. Und er hat so oft gebetet, oh Gott, nimm es mir doch weg. Some people say it was some person persecuting him. Einige Leute denken, dass es seine Person war, die ihn vielleicht verfolgt hat. Some people think it was his eye sickness, that he was going blind. Einige dachten, dass es sein Erblinden war. And the Lord answered, my grace is sufficient. Aber der Herr antwortete, lass dir an meiner Gnade genügen. And in a sense he was saying, you give thanks, my grace is sufficient. Und in diesem Sinn sagte er, du gebe einfach nur Dank, denn meine Gnade genügt dir. Because in verse 10 he says, therefore I will rather rejoice. Und daher sagte er in Vers 10, daher werde ich mich umso mehr rühmen. In my weaknesses. In meinen Schwächen. In my problems. In meine Probleme. In my persecutions. In meine Verfolgung. In my insults. In den Anfeindungen, that the power of Christ may rest upon me. Auf dass die Macht Gottes auf mir ruhen wird. And he goes on to say, for the sake of Jesus. Und er führt dann das fort und sagt, um Jesu willen. Now this is so important. We are giving thanks to God the Father for everything. Und wir sagen Dank Gott dem Vater für alles. In the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Now I want to go to a story in Luke chapter 18. Ich möchte einmal eine Geschichte anschneiden in Lukas Kapitel 18. It's just a short story. Jesus tells it. Es ist eine kurze Geschichte und Jesus erzählt sie. It's actually a parable. Das ist eigentlich ein Gleichnis, eine Parabel. And it says in verse 9, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Er sagt aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären und verachteten die anderen, ein solches Gleichnis. Two men went up to the temple to pray. Es gingen zwei Menschen hinauf, in den Tempel zu beten. One a Pharisee, the other a tax collector. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. The Pharisee stood up and prayed about himself. Der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst so. He prayed. I checked it in the Greek. He prays like to himself. Im Griechischen ist das so ausgedrückt. Er betet zu sich selbst. You know, he's standing there and saying, "Oh God." Er steht da und sagt, Oh Gott. He's actually just talking to himself. Er redet einfach mit sich selbst. He's looking around at all the people who are despicable. Er schaut so herum und sieht sich so all die Leute an, die er selbst verachtet. He's just talking to himself, but it sounds like a prayer. Und so murmelt er in sich selbst hinein und betet eigentlich zu sich selbst. Oh God, thank you that I am not like these other men. Danke, dass ich nicht bin wie diese anderen Leute. Robbers, Räuber, evildoers, Ungerechte, adulterers, Ehebrecher, even like this tax collector. Oder auch wie dieser Zöllner dort. I fast twice a week. Ich faste. Zweimal in der Woche. And give a tenth of all I get. Und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. But the tax collector stood at a distance. Und der Zöllner stand von ferne. He would not even look up to heaven. Wollte auch seine Augen nicht aufheben. But beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Verse 14. Jesus said, I tell you, this man, rather than the other, went home justified before God. Ich sage euch, dieser ging hinab, gerechtfertigt in sein Haus vor Jesus. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. And the point I want to bring out here, and let's just stay with it for a moment. Der Punkt, den ich bringen möchte, ist der. Is that when we give thanks to God, it's very important how we formulate our sentence. Wenn wir Gott Dank geben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, wie wir unsere Sätze formulieren. Because if we do not formulate our sentence correctly, we can actually be promoting our own pride and self-righteousness while we think we're thanking God. Denn wenn wir unsere Sätze da nicht richtig achtsam formulieren, dann kann es sein, dass wir da eigentlich nur unsere eigene Selbstgerechtigkeit mit fördern, anstatt Gott zu danken. It said, for everything we give thanks to the Father in the name of Jesus Christ. Das heißt, wir geben Gott dem Vater für alles Dank im Namen Jesu Christi. So the nature of what we're going to say has to bring glory to Christ. Im Namen Christi, das heißt, die Natur dessen, was wir sagen, muss einfach Christus verherrlichen. Let's go to the next slide. This is the new how it could have been version. Das ist eine neue Version, die heißt, wie könnte es gewesen sein? I made this one up. Ich habe mal right. Selber gemacht. Let's read the text again. Lesen wir den Text nochmal. In the NHICHBYBV. Die Übersetzung im Englischen ist die NHICHBV. Okay. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Einige, die da sehr zuversichtlich waren in ihrer eigenen Gerechtigkeit und auf jeden anderen einfach herabschauten, lehrte Jesus diese Parabel. Vers 10. Two men went up to the temple to pray. Zwei Männer gingen in den Tempel und beteten. One a Pharisee and the other a tax collector. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Vers 11. And the Pharisee stood up and prayed about himself. Und der Pharisäer stand auf und er betete zu sich selbst. God, I thank you that I'm not like other men. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so wie die anderen Menschen Robbers, bin. Räuber, evildoers, Übeltäter, adulterers, Ehebrecher, even like this tax collector. Oder sogar wie dieser Zöllner. Verse 12. Vers 12. I am far worse. Ich bin viel schlimmer. For even though I fast twice a week and give a tenth back to you of all you bless me with. Denn obwohl ich zweimal die Woche faste und den Zehnten einfach dir gebe von allem, womit du mich segnest, I'm a proud, self-righteous, hypocritical Pharisee, bin ich ein stolzer, selbstgerechter, heuchlischer Pharisäer, who hates people while I say I love you, der Menschen hasst, wenn ich doch sage, ich liebe dich. Next verse. He continued, that tax collector has more humility before you under his fingernail. Und er fuhr fort, dieser Zöllner hat mehr Demut vor dir unter seinem kleinen Fingernagel. Than I do in my whole body. Als ich in meinem ganzen Leib. And the Pharisee also beat his chest and said, God, be merciful to me, a sinner. Und der Pharisäer schlug sich auch an die Brust und sagte, O Gott, sei mir barmherzig, mir Sünder. Next verse. Nächster Vers. And Jesus said, und Jesus sagte, I tell you, ich sage euch, both these men went home justified before God. Beide diese Männer gingen nach Hause gerechtfertigt vor Gott. For everyone who humbles himself will be exalted. Denn jeder, der sich selbst demütigt, wird auch erhoben werden. The way we formulate. Die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken formulieren. Now I want to bring another couple verses, then I'm going to go off the beamer. Ich möchte noch ein paar Verse euch geben und werden wir vom Beamer zur Botschaft schwenken. 2. Korinther 4:7. 2. Korinther 4:7. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft Gottes sei. Und nicht von uns. You get the point? Bekommt er diesen Punkt all mit? The glory goes to God. All die Herrlichkeit, sie geht zum Herrn. It was God's plan, es war Gottes Plan, that we would be these human beings of incredible limitation. Dass wir diese menschlichen Wesen sein würden, die unglaublich beschränkt sind. So that the power would be of him, not of us. Auf dass die Kraft einfach von ihm kommen würde und nicht von uns. Now this gives us wisdom as we begin to formulate our conclusions about situations. Und das gibt uns Weisheit, wenn wir anfangen, jetzt unsere Schlüsse zu ziehen und sie zu formulieren über diese Situationen. Let's go to the next verse, verse 11. Vers 11. For we who are alive are always given over to death for Jesus' sake. Denn wir, die wir leben, werden immer da dem Tod übergeben, um Jesu willen. So that his life may be revealed in our mortal body. Auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Leib. Interesting. Every situation. Jede Situation. We begin to realize why God wants us to give thanks for everything. Jetzt erkennen wir, warum Gott möchte, dass wir ihm für alles danken. Because there's a treasure inside. Denn da ist ja ein Schatz in uns, that he wants to release. Den er da freisetzen möchte. And he wants to show that his treasure inside of us is stronger than the vessel that carries the treasure. Und möchte uns einfach nur zeigen, dass dieser Schatz in uns stärker ist als das Gefäß, was ihn trägt. But how do we release this? Aber wie können wir das freisetzen? Thanksgiving. Dankbarkeit. The power of thanksgiving. Diese Kraft, die in der Dankbarkeit liegt. Vers 12. So then death is at work in us. Darum ist nun der Tod mächtig in uns. But life is at work in you. Aber das Leben wirkt in euch. You see, Jesus is being manifested. So wird Jesus manifestiert. In my difficult situation. In meinen Schwierigkeiten. As we begin to give thanks. Wenn wir jetzt anfangen, Dank zu geben. Jesus begins to be released. The treasure is released. So wird Jesus da freigesetzt. Dieser Schatz, er kann strömen. And as people begin to see Jesus manifested. Und wenn jetzt die Menschen sehen um uns herum, wie Jesus manifestiert wird. Despite us. Trotz unser Selbst. Something happens. Dann geschieht etwas. Vers 15. All this is for your benefit. Denn das alles geschieht ja um euretwillen. And it's talking about all situations we go through. Und da spricht es von all den Situationen, von allen, die wir da durchmachen everything müssen. We can face in life. Alles, womit wir mit dem Leben, this, in dem Leben konfrontiert sein können. This principle of death working in life, it's all for your sake. Das ganze Prinzip, dass einfach der Tod in dir wirkt und in das Leben herauskommt. Now watch, so that the grace that is reaching more and more people. Ist um euretwillen, auf dass die überschwängliche Gnade durch viele Danksagung gegenüber Gott reichlich mache. That's on God's heart. Das liegt auf Gottes Herzen. That more and more people would hear about his grace. Dass mehr und mehr Leute von seiner Gnade einfach hören. But how are they going to hear it? Aber wie werden sie da hören? They're actually going to see it. Sie werden es vielmehr auch sehen. As we go into our personal lives. Während wir da einfach in unsere persönlichen Lebensumstände da gehen difficulties in front of people, und einfach mit Schwierigkeiten konfrontiert sind vor den anderen Leuten. And while they think that we are going to perish, und während sie denken, dass wir da einfach in diesen Schwierigkeiten umkommen, we give thanks. Geben wir Dank. And they think, und sie this denken, is crazy. Das ist doch verrückt. This is nuts. Das ist doch völlig verrückt. And then they see Christ begin to manifest himself in our lives. Dann sehen sie aber, wie Christus sich in unserem Leben manifestiert. Which causes thanksgiving to overflow to the glory of God. Was dazu führt, dass einfach die Danksagung überschwänglich ist zu Gott hin. Verse 16. Vers 16. Therefore do not lose heart. Darum werden wir nicht müde. In all the situations that we go through. In allen Situationen, die wir da durchmachen müssen. Every day. Jeden Tag. Someone said to me yesterday that life is not mountains and valleys. Jemand sagte mir gestern, das Leben, das ist ja nicht Berg und Tal. Life is like two train tracks. Leben mit Gott ist einfach wie zwei Spuren von Schienen. Beim Jugendtreffen war das. Meine Frau sagt das zu mir. It's like two train tracks. Ist wie auf Schienen. Da gibt there's es zwei always Schienen. Something good happening and there's always something bad happening. Da läuft es parallel. Immer geschieht etwas Gutes und gleichzeitig etwas at Schlechtes. The same time, all the time. Die ganze Zeit. Ist immer so. So we don't lose heart. Also verlieren wir nicht den Mut. Though outwardly we are wasting away. Obwohl unser äußerlicher Mensch einfach abstirbt und verdirbt, inwardly we are being renewed day by day. Wird auch der innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert. Last verse. Letzter Vers. For our light and momentary troubles, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Schafft uns eine ewige, über alle Maßen bedeutende Herrlichkeit. That word far outweighs there. Und dieses Wort einfach weit übertreffende. Is so strong in the Greek language. Ist so stark in der griechischen Sprache. It's like the difference between the size of the sun and the size of a speck or a grain of sand. Das ist ein so riesiger Kontrast wie vielleicht die Größe der Sonne im Vergleich zu einem Staubkörnchen im Sand. It cannot even be compared. Diese Herrlichkeit, die da einmal sein wird, kann what nicht God verglichen is werden. Doing through all the circumstances we face. Diese Herrlichkeit, die Gott da produziert, durch all diese Umstände, mit denen wir konfrontiert but sind. It's very important how we formulate it. Aber es ist sehr wichtig, wie wir das genau formulieren. Today something will happen to you. Heute wird etwas mit dir passieren. That just puts a knot in your stomach. Was einfach keine Knoten in deinen Magen geben wird. Was dich irritieren wird, was dich vielleicht gar zornig maybe macht. An accident or an accusation. Vielleicht ein Unfall, vielleicht eine Anklage. Or anger. We just go right through the list again. Oder wir können einfach die ganze Liste gleich wieder durchgehen. What do we do? Was machen wir jetzt? This young teenager in our church who lost his tooth. Dieser junge Jugendliche, der seine Zähne da beim Basketball verloren hat. Stopped. Er hat innegehalten. And said, how can I thank God for this? Er hat sich gestoppt und hat gesagt, kleinen Moment, wie kann ich jetzt hier für Gott Dank that geben? Is exactly what we have to do. Das ist genau das, was wir tun müssen. We gotta stop and say, how can I formulate this? Wir müssen uns einfach anhalten, stopp, was kann ich jetzt tun und wie kann ich das formulieren? In, Acts chapter 5, in Apostelgeschichte Kapitel 5, the apostles were arrested and then they were beaten. Da wurden die Apostel gefangen genommen und sie wurden geschlagen. They were flogged. Ausgepeitscht. And then they were released. Dann wurden sie einfach freigesetzt. And it says in Acts 5:41. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 41. And as they were going home, da heißt es, als sie dann nach Hause gingen, they were rejoicing. Da waren sie voller Freude. Now watch how they formulate it. Aber schau mal, wie sie das formulieren. That they were worthy. Dass sie als würdig gezählt wurden. To partake of the sufferings of Christ. Dass sie als würdig angesehen wurden, an den Leiden Christi teilzuhaben. That's how they formulated it. So haben sie es ausgesprochen, formuliert. There they are, tied. Da sind sie. Sie sind there's gefesselt. Peter, James and John. They're all tied to the post. Petrus, Jakobus und Johannes, sie sind einfach an Pfähle gebunden. And they're looking at each other. Die schauen einander an. And someone says, somebody, what folder do we put this in? What folder? Where do we file this? Oh, wo müssen wir das jetzt irgendwie einordnen? Did we do something wrong? Haben wir etwas verkehrt gemacht? Should we have been more quiet? Hätten wir vielleicht stiller sein sollen? Did we do help? Hilfe. Hey, shh. Ruhig jetzt. We're counted worthy. Wir sind hier als würdig betrachtet. We are counted worthy to partake of the sufferings of Christ. Sind wir denn nicht würdig, dass wir hier den Leiden Christi teilhaben? Let's give thanks. Lasst uns danken. And you see, if you can take a moment and formulate. Und wenn du dir einfach diesen Moment Zeit nimmst, das zu formulieren. What is actually happening here? Was geschieht denn da hier? And understand the will of God. Und den Willen Gottes darin verstehst. You have power behind your thanksgiving. Dann hast du da eine Vollmacht hinter deiner Danksagung. Because it's rooted in Christ. Weil sie ja in Christus gewurzelt ist. Something happens. Da geschieht etwas. And you ask yourself this question. Und du fragst dich diese Frage. I can give thanks in this situation. Ich kann doch Dank geben in dieser Situation. Because weil it is an opportunity. Es doch eine Gelegenheit ist. To what? Was zu tun? Answer the question. Antworte diese Frage. Pray to God to answer that question. Indem du zu Gott bittest. And you will find that your thanksgiving will sound out like a trumpet to God from your heart. Und du wirst erkennen, dass deine Danksagung wie eine Posaune zurück zu Gott ist. Lord, I smashed my car. Autos völlig kaputt. Oh Lord, okay. What did he say? Yeah. Yes, he just said was, that before. Just before. Da war was. 2 hours ago in service. Vor, what? Zwei, he said, zwei stop. Okay, stop. Moment, stop. Jetzt stop. Stop. Okay. Stop. Okay, Lord, I thank you. Yeah. Thank you for the situation. Danke für die. I got my notes here. Situation. Da, wo sind meine Notizen? Okay. I thank you for the situation because it's an opportunity to. Denn es ist eine Gelegenheit. To what? Was? Help me, Lord. Herr. To learn to slow down. Lernen einfach langsamer zu tun. Is that it? Ist es das? It's enough. Das ist genug. Thank you. Danke. Thank you, Lord. Danke, Herr. Yeah, I drive too fast. Ich fahre immer zu schnell. I could kill someone, my wife, my children, ich könnte myself. Umbringen. Meine Frau, meine Kinder, mich selbst. Thank you. Danke, Herr. What about a difficult situation where you don't understand? Was mit einer schwierigen Situation, wo du es gar nicht verstehst? Like with Job in Job chapter 1. Wie mit Hiob in Jakobus in Hiob Kapitel 1. Where God says to Satan, "Hey Satan, have you considered Job?" Wo Gott zu Satan spricht, sagt: "Ha, Satan, hast du den Hiob gesehen?" Well, actually, first it says that God was in heaven. Gott war im Himmel. And the angels came up. Da kamen die Engel herauf. And then Satan came up with them. Und der Satan, der schleicht sich so mit ihnen ein. And then God sees him and says, "Hey Satan." Hey Satan. Yeah. Yeah. Have you considered Job? Hast du mal auf den Hiob geachtet? He loves me. Der liebt mich. Ja. Blameless. Tadellos. He's righteous. Gerecht. He's awesome. Der ist der Wahnsinn. Yeah, well, you. Ja. You have a hedge around him. Du hast ja nur eine Hecke um ihn gemacht, einen Schutzwall, hä? He worships you because you pay him. Der zahlt, du zahlst ihm, er betet dich an, hä? Oh, really? Wirklich? Well, you can have him. Da, für eine Zeit ist er deiner. But don't touch his body. Aber rühre seinen Leib nicht an. This is the first test. Das war die erste Prüfung. And Satan goes down and the Sabians come and the Chaldeans come and everything happens and he loses everything. Und Satan, er fährt herab, die Sabäer kommen, die Chaldeer kommen und er verliert alles. Der his children, everything seine Kinder is dead and he loses everything. Sind tot und er verliert alles. And he takes a moment. Und er nimmt seinen Moment Zeit. Und dann formuliert er aber etwas ganz begründet. Er sagt, nackt bin ich doch in diese Welt hineingekommen. Und nackt werde ich sie wohl verlassen. Gott gibt und Gott nimmt. Blessed be the name of the Lord. Gesegnet sei der Name des Herrn. Do you see how that last sentence was because he formulated his thinking? Könnt ihr erkennen, wie er diesen letzten Satz sagen konnte, nur deswegen, weil er ganz präzise seine Gedanken formuliert hat? And even if it's Proverbs 3, 5 and 6. Und selbst dann, wenn es Sprüche 3, 5 und 6 ist. That is so powerful. Das ist so mächtig. Lord, Herr, I have no idea. I've lost a loved one. Ich habe überhaupt kein Verständnis mehr hier. Ich habe eine geliebte Person verloren. Lord, Herr, I want to thank you for the situation in Jesus' name. Ich möchte danken für diese Situation in Jesu Namen. Because it's an opportunity for me to. Denn es ist ja eine Gelegenheit für mich. To what, Lord? Was, Herr? To what? Was, bitte, Herr? Fill in the blank for me. Bitte füll da diese Leerzeile aus für mich. Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6. It's an opportunity for you. Es seine Gelegenheit für dich, to trust me, mir zu vertrauen, with all your heart, von ganzem Herzen, and don't lean on your own understanding. Dich nicht auf deinen Verstand zu verlassen, acknowledge me, mich anzuerkennen, in all your ways, in all deinen Wegen, I will make your path straight, damit ich deinen Pfad ebne und gerade mache. Let's exercise that this week. Lass uns das diese Woche einfach ausüben. Und ich garantiere euch, wenn wir dieses Prinzip als eine Gemeinde wirklich verstehen und das kapieren, you know what the hardest one is? Wisst ihr, was das Schwierigste ist? To thank God for the thankless. Gott für die Undankbaren zu danken. How do you formulate that one? Wie kann man jetzt das formulieren? Hmm. Kleinen Moment, Gott. Dear Father, lieber Vater, I thank you, ich danke dir, Vater, for the thankless, für die murmuring, complaining people around die me, klagenden, jammernden, who are even my brothers and sisters in Christ, die ja meine Brüder und Schwestern in Christus sind, because, weil, it is an opportunity for me, es eine Gelegenheit für mich ist, to see who I am, selbst zu sehen, wer ich bin, outside of your grace, außerhalb deiner Gnade, because I am by what I am, denn ich bin ja, was ich bin, by your grace, durch eben diese deine and Gnade. Actually, und eigentlich, I'm just like them, bin ich ja genauso wie sie, but for your grace, aber wenn es nicht um deine Gnade wäre, so I think I'll pray for them. Also ich denke, ich möchte für sie beten. Help me. Hilf mir. Isn't that amazing? Nicht erstaunlich? Let's formulate some things this week. Lass uns ein paar Dinge diese Woche formulieren. Step back and say, oh, tritt einen Schritt zurück. God, how can I thank you for the situation? Gott, because it's an opportunity to, denn es ist eine Gelegenheit, suffer with you? Mit dir zu leiden? Yes. Ja. Trust you? Dir zu vertrauen? Yes. Ja. Learn humility? Demut zu lernen? Yes. Ja. Laugh at myself? Auch über mich selbst zu lachen? Yes. Ja. Learn joy. Freude zu lernen. Yes. Ja. Deepen my relationship with you. Die Beziehung mit dir zu vertiefen. Yes. Ja. Draw closer to you. Noch näher bei dir zu sein. Yes. Ja. Thank you. Danke. Thank you. Danke. I guarantee. Und ich garantiere if dir. If we get this point down. Und wenn wir diesen Punkt and we wirklich just preach kapieren, this for the next 400 messages. Und wir werden das predigen in den nächsten 400 Botschaften. Again. And we just change the name of our church to the Church of the Thankful. Und wir werden den Namen unserer Gemeinde ändern, die Gemeinde der Dankbaren. It will spread through this whole country. Es wird sich verbreiten im ganzen Land. I guarantee it. Das kann ich garantieren. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. Thank you that you've chosen us these jars of clay. Danke, dass du uns erwählt hast. Die wir doch diese Gefäße nur aus Lehm sind. Human beings in sinful bodies. Menschliche Wesen in sündigen Leibern. Like the Apostle Paul said. Das Apostel Paulus sagt. In Romans 7. In Römer Kapitel 7. Oh, wretched man that I am. Oh, ich armseliger Mensch, der ich einer bin. Who can deliver me from this body of death? Wer kann mich da frei machen von diesem Leib der Sünde? I thank God. Ich danke Gott through Jesus Christ, durch Jesus Christus. With the mind, therefore, mit meinem Sinn I serve the law of God, diene ich daher dem Gesetz des Herrn. With the flesh, aber mit dem Fleisch the law of sin, dem Gesetz der Sünde. There is therefore now no aber condemnation. Deswegen gibt es daher keine Verdammung. Father, we pray for this message, Vater, wir bitten für diese Botschaft, that this would be a part of the rest of our life. Dass es einfach ein wesentlicher Teil unseres übrigen Lebens ist. That it would build momentum. Und dass es einfach richtig in Fahrt kommt, in Schwung holt. That we would be more than anything a thankful church. Und dass wir mehr als alles andere einfach eine dankbare Gemeinde sind. For everything. Für alles. For everything. Für alles. Maybe you're here this morning. Und vielleicht bist du heute Morgen hier. And you've never received Jesus. Und du hast noch nie Jesus empfangen. If you died today, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Think about it. Denk drüber nach. Car crash. Autounfall. And you're dead. Und da bist du tot. Where are you? Wo bist du dann? Jesus died on the cross. Jesus, er starb am Kreuz. To give us eternal life. Um uns ewiges Leben zu schenken. He promises it to anyone who would believe in him. Und er verspricht es jedem, der nur einfach an ihn glaubt. Anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Es heißt ja, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. He died on the cross for our sins. So starb er am Kreuz für unsere Sünden. And rose from the grave. Und ist wieder auferstanden von dem Grab. Into new life. Hinein in ein neues Leben. Pray with me. Bete mit mir. A very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God, forgive me and cleanse me. Gott, vergib mir und reinige mich. Wash me through the blood of Jesus Christ. Wasche mich durch das Blut Jesu Christi. Give me the gift of eternal life. Und gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. And for the church. Und für die Gemeinde. Let's take a moment. Nehmen uns diesen Moment. Think about a situation that's driving you crazy. Und denken wir an eine Situation, die uns einfach verrückt spielen lässt. That gives you insomnia. Die dir Schlaflosigkeit bereitet. That puts a pit in your stomach. Die einfach dieses Loch in deinen Magen bohrt. And this morning, let's formulate. Und lass uns heute Morgen einfach dies formulieren. A good confession. Dieses gute Bekenntnis. Think of it for a moment. Denk einen Moment drüber nach. Maybe it's your husband. Vielleicht ist dein Ehepartner, or your wife, or deine Ehefrau, mother-in-law, or a son, Schwiegermutter, or daughter, Sohn oder Tochter, or a boss, ein Chef, or a sickness. Eine Krankheit. Let's formulate. Dear Father in heaven. Lass uns das einfach ausformulieren. Lieber Vater im Himmel, in Jesus' name, in Jesu Namen, I thank you, ich danke dir for this situation, für die Situation, because weil it is an opportunity, es ja eine Gelegenheit ist, for me, für mich. Let the Holy Spirit speak to your heart. Lass den Heiligen Geist einfach zu deinem Herzen sprechen. And don't forget what he says. Und vergiss nicht, was er sagt. Let's take a moment. Can you remember what the Holy Spirit said? Erinnerst du dich jetzt daran, an was der Heilige Geist gesagt hat? If you're having trouble, you can get counsel. Und wenn du vielleicht in bestimmten Schwierigkeiten bist, kannst du auch gerne einen seelsorgerischen Rat bekommen. Someone can help you. Jemand kann dir helfen. If you don't know the word of God so well. Wenn du das Wort Gottes nicht so gut kennst. Lord, thank you for this morning. Herr, danke dir so sehr für diesen Morgen. Let's stand for a moment and just thank the Lord. Stehen wir auf und danken wir dem Herrn. Just close your eyes and schließ deine Augen. If you'd like, just lift your hands to the Lord. Und wenn du magst, heb einfach deine Hand zum Herrn. Lord, we so desire. Herr, wir wünschen uns das so sehr. That as death works in us in situations. Dass während der Tod einfach in uns wirkt in einer Situation. And Jesus is expressed through us. Dass einfach Jesus durch uns ausgedrückt wird. That your grace would be realized by more and more people. Und dass dann es auch geschieht, dass deine Gnade von mehr und mehr und immer mehr Menschen einfach erkannt wird. So that thanksgiving rises to your glory. Auf dass einfach Danksagung zu deiner Herrlichkeit aufsteigt. Thank you, Lord. Danke, Herr. Yeah.